Kinder, Kinder, kommt mal ran, seht euch finstere Walde an. Das ist mal eine Stadt, die noch Reize hat. Da singt alles groß und klein, schon die kleinsten Babylein singen selbst ihr Wiegenliedel, Dudelliedel, Dudelliedel. Und in jedem Haus Applaus, da kann wohl singen. Tag und Nacht singt man beim Wein, schöner kann es nirgends sein. Und das gute Bier singen schlürft man hier. Vater, Mutter, Großpapa singen lustig la la la la la la la la la la la la la und singt ratata. Wir sind die Sänger von Finsterwalde, wir leben und sterben für den Gesang. Für den Gesang. Wir sind die Sänger von Finsterwalde, wir singen, singen das Leben lang. Das Leben lang. Dass wir die Sänger sind, das weiß ein jedes Kind, wir leben und sterben für den Gesang. Juhu! Dass wir die Sänger sind, das weiß ein jedes Kind, wir leben und sterben für den Gesang. Gesang geht man nach Haus, schade, dass das Licht schon aus, träumt vom Städtchen süß, das ein Paradies. Schöner kann es nirgends sein, darum singt doch groß und klein, im Wein und bei Wein und im Mondenschein, sogar beim Gänseklein. Wir sind die Sänger von Finsterwalde, wir leben und sterben für den Gesang. Für den Gesang. Wir sind die Sänger von Finsterwalde, wir singen, singen. Das Leben lang, das Leben lang. Dass wir die Sänger sind, das weiß ein jedes Kind. Wir leben und sterben für den Gesang. Juhu! Dass wir die Sänger sind, das weiß ein jedes Kind. Wir leben und sterben für den Gesang. Dass wir die Sänger sind, das weiß ein jedes Kind. Wir leben und sterben für den Gesang.